Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 1. Dein Charledus entzückt mich. Ich finde ihn mit mehr Genie sogar geschrieben als das Siegle de Louis XIV. Er verbindet das Interesse einer Robinsonade mit dem philosophischen Geiste und der kräftigen Schreibart des Letzteren. Zugleich hat mir das Ganze einen gewissen Anstrich von Altertum. Es ist ein Traum aus den Zeiten des Perseus und Jason. Ich glaube, unter den Mazedoniern und Skythen herumzuwandeln. Karl hat erstaunlich viel täuschende Ähnlichkeit mit dem Alexander des Curtius. So wünschte ich mir eine Geschichte des Königs von Preußen. Du wirst heute Manuskript von Carlos erwarten, aber du findest es nicht. Da mir Göschen nur 5 Bogen schickt, worunter noch sogar eine Korrektur ist, so hat er noch für 13 Bogen Manuskript vorrätig und ich bin nicht pressiert. Ich werde noch eine Szene dazu fertig machen, wo nicht den ganzen dritten Akt vollenden. Ich zweifle, ob Göschen auf den spätesten Termin der Messe fertig werden kann. Der Druck des Carlos gefällt mir ganz und gar nicht. Fürs Erste sind das die Lettern gar nicht, die ich wollte und die sich zu diesem Format schicken. Dass ein Jambe 2 Zeilen einnimmt, sieht höchst fatal aus und es ist sehr häufig. Überhaupt ist keine richtige Proportion beobachtet. Die Personen, welche unter dem Auftritt stehen, sind nicht größer gedruckt als die über den Versen und beide haben mit den Versen selbst einerlei Lettern. Mit eben der Schrift ist auch der Ort und die jedesmalige Verwandlung der Szene gedruckt. Am Ende der Auftritte und dem Anfang der neuen sind zuweilen Striche, zuweilen nicht. Auch das fällt schlecht in die Augen, dass das Sie und Ihr und Du und dergleichen immer mit großen Anfangsbuchstaben gedruckt ist, wie in einem Briefe oder Memorial. Das Schlimmste ist, dass eine ungleiche Orthographie trotz des Versprechens vom Korrektor hineingekommen ist. Sein und Sein wechselt ab, wie es dem Setzer eingefallen ist. Kurz, der Druck ist tief unter meiner Erwartung und keins meiner vorigen Stücke, den Carlos in der Thalia mitgerechnet, hat so viele Fehler gegen das Schickliche und fällt so schlecht in die Augen. Ich tröste mich mit der zweiten Auflage. Lebe wohl, grüße mir alles, ihr Leute habt ja eine ordentliche Wut, mich mit falschen Briefen zu quälen. Übrigens ist Vetter Zeisig ein prächtiger Kerl. Adieu. Postskriptum. Lass Huber den Robertson und Le Bray mit nächster Post an Göschen schicken. Die Botenfrau mag auch die Wäsche mitnehmen, die ich in unserem Logis herausgelegt habe. Es